In diesem Sommer jährt sich zum 50. Mal der Beginn des Hitlerkriegs gegen Stalin. Im Juni 1941 fiel die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Die längst dauernden Schäden richtete dieser Krieg in den Seelen an. Sie reichen bis heute, bis in die Generation der Nachgeborenen. Der in Berlin lebende Hörspielautor Paul Kohl stellt sich der Frage nach der Konsequenz der eigenen Schuld aus der Schuld der Väter. Das Fett meines Vaters. Hörspiel von Paul Kohl. Die Kasseler Rippchen, die Zwiebelsauce und die Knödel, das Kartoffelpüree. Da nimm noch. Schieb's mir nicht hin. Das sieht gut aus. Haff nicht deinen Qualm über den Tisch. Der Blumenkohl, der Schweinebraten, das Bier. Das Bier, der Wein, der Schnaps. Das sieht ja wirklich sehr gut aus. Ja, ich weiß, ich esse zu schnell. Wenn er nur das eine Stück da nicht wegnimmt. Ich glaube, ich nehme noch das winzige Stückchen Fleisch da. Vor 2 Stunden hat er einen halben Braten gegessen. Wollt ihr gar nicht wissen, wie es in Minsk war? Und ein Bier. Was blubberst du das Bier so zwischen den Zähnen hin und her? Ich mach, was ich will. Da bin ich mit der Klasse nach Katyn gefahren. Die Kohlrouladen. Vergiss die Kohlrouladen nicht. In Katyn haben die Russen die Polen weggeputzt. Ich rede von Katyn. Da haben die Deutschen... Und das Pfeffersteak. Lecker, lecker. Und die Rippchen. Und noch ein Schnaps. Abends. Ist wieder später geworden als angekündigt. Wie jedes Mal. Das ist immer das Schönste, der erste Abend. Kurz nach der Ankunft. Diese Mischung von Müdigkeit und Aufgekratztheit. Da nimm noch, nimm. Alles für dich. Gleich nörgelt er wieder, weil ich mir beim Friseur wieder so eine Haarkrause machen ließ. Hört ihr? Ich war mit meiner Klasse in Minsk. Ich war zum ersten Mal in der Sowjetunion. Gib mir noch ein Bier. Noch ein Bier, noch ein Wein, noch ein Schnaps. Iss, Junge. Iss, das tut dir gut. Wollt ihr gar nicht wissen, was ich da gesehen habe? Trotzdem, iss. Nur mal kosten, wie das schmeckt. Warum hast du dir wieder das Haar so kurz schneiden lassen? Schrecklich, diese Krause. Press die Kartoffel in die Soße. Sieht aus wie eine Matratzenfüllung. Alle Frauen ab einem gewissen Alter lassen sich diesen dummen Krauskopf schneiden. Wenn ihr euch mal sehen würdet. Das ist praktisch. Das ist geschlechtslos, ein kastrierter Kopf. Wenn du das Fett liegen lässt, nehme ich es. Das Beste vom Ganzen. Draußen knackt der Motor, kühlt sich ab. Das Fleisch ist vom Rainer. Was ich da gehört habe... Das ist alles vom Rainer, schon vor 14 Tagen. Vielleicht fallen jetzt die ersten Tropfen Motoröl auf den frisch geschrubbten Betonboden vor der Garage. Morgen wird sie wieder scheuern. Ich hab's in die Gefriertruhe gelegt und heute aufgetaut. Warum fragt ihr denn nicht danach? Was wünschst du dir? Was soll ich dir morgen kochen? Warum pafft er mir den Rauch direkt ins Gesicht? Lass das! Was ist denn? Deine Pfeife! Was ist denn mit meiner Pfeife? Noch ein Bier, noch ein Wein, noch ein Schnaps. Noch eine Kohlroulade auf dem Teller. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, was ihr da getrieben habt in Minsk. Oh. Wer ist denn das schon wieder? Die Schnur aufgeschnitten, entschnürt, in Stücke geschnitten, gekaut. Warum frage ich erst jetzt danach so spät? Ja, er ist da, ist eben angekommen. Gewusst habe ich da irgendwie schon lange. Er kommt morgen rüber. Warum habe ich ihn nicht vor 20 Jahren gefragt? Vor 25? Er kommt morgen rüber zu euch. Wo soll ich morgen hin? Du doch nicht, der Junge. Warum eigentlich nicht? Morgen kommt er zu euch zum Essen, ja. Wer ist denn da? Ja, morgen Mittag kommt er zu euch zum Essen, ja. Der Robert, die freuen sich, wenn du kommst. Das weiß ich aber jetzt noch nicht, ob ich da hingehe. Also du doch nicht, der Junge. Darf ich da nicht mitgehen? Ich denke, du willst nicht. Steht diese große Kirche da noch am Markt? Sag mal, reicht dir das nicht, was du auf dem Teller hast? Ich möchte das Stück da haben. Nun lass doch das Stück dem Jungen da. Das Essen habe ich für ihn gemacht. Er sieht nicht gerade unterernährt aus. Du auch nicht mit deinem dicken Bauch. Ich habe keinen Appetit mehr. Zum ersten Mal habe ich das gesehen, was ihr damals dort angerichtet habt. Ich hab's für ihn gemacht. In welchem Polizeiregiment warst du eigentlich? Das weiß ich nicht mehr. Natürlich weißt du's, hast doch immer erzählt. Also, in welchem Regiment? Wenn er weiter fragt, schmeiß ich ihn raus. Aber in welchem Polizeibataillon du warst, das weißt du doch noch. Wie soll ich das heute noch wissen? Das weiß jeder, der im Krieg war. Warum willst du denn das wissen? Aber seine Kompanie, die weiß er noch. Erste, zweite, dritte, vierte? Gar nichts weiß ich, gar nichts. Schluss! Geburtsjahr, Besoldungsgruppe, Regiment, Hausnummer, Bataillon, Telefonnummer, Kompanie. Sowas vergisst man nicht. Also, nur sag schon. Hab's vergessen. Ich bring jetzt das Eis. Sieh mal, was ich hier habe. Was ist denn das? Georg Tessin, die Stäbe und Truppeneinheiten der Ordnungspolizei. Wo hast denn das her? Da. Alle Polizeiregimenter, alle Polizeibataillone in Nummernfolge. Du bist auch dabei. Lass mal sehen. Da sind die Regimenter, da die Bataillone. Mensch, da bin ja ich. Wo? Da. 15. Polizeiregiment, 3. Bataillon, 10. Kompanie. Mensch, da steht ja alles. Das ist ein Ding. Wie kommst denn du da dran? Mensch, das ist ja ein Ding. Und das ist meine Feldpostnummer. Genau, das ist sie. Und da in dieser Kompanie war der Willi. Der Willi. Ja. Und hier, das ist die Kompanie von Gustav. Der Gustav. Die sind heute alle tot. Da liegt keiner mehr von. Willst du noch einen Schluck Wein? Jetzt weiß ich dein Regiment, dein Bataillon, deine Kompanie. Gar nichts weißt du damit. Eine ganze Menge weiß ich damit. Gar nichts weißt du. Ich kann jetzt in die Archive gehen und nachblättern. Ob du auch dabei warst in Khatyn. Und was du in Minsk getrieben hast. Du weißt nichts! Du weißt nicht, wie oft eine Sau wirft und wie viele Ferkel sie wirft. Du weißt nicht, wann man die erste Heuernte macht und wann die zweite. Du weißt nicht, wann man die Spätsaat auslegt und wann die Frühsaat. Du kannst doch keine Esche von einem Ahorn unterscheiden. Du kannst keine Rinde lesen und nicht am Blatt erkennen, ob ein Baum gesund ist oder nicht. Du weißt nicht, wann man eine Kuh deckt und von welcher Seite man sie melkt. Du kannst keinen Traktor reparieren und weißt nicht, wann Maria Lichtmess ist. Du weißt nicht, wie man Schnaps brennt und ob da ein Zeisig singt oder ein Buch fängt. Du weißt nicht, wann das Kyrie Eleison kommt und das Agnus Dei. Und wie man ein Schwein schlachtet, das weißt du auch nicht. Ist eine Schande. Endlich Ruhe. Der eine kotzt sein Fett, dem anderen fällt nichts mehr ein. Als Schutzpolizist, wer war da dein oberster Chef? Lass uns jetzt Wein trinken. Du bist so selten hier. Als Schutzpolizist, dein oberster Chef? Das weißt du doch, warum fragst du denn dann? Wer war dein oberster Chef? Herrgott, lass mich in Ruhe! Ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Wenn du noch einmal fragst, schlage ich dir die Flasche auf den Kopf. Wer war es? Wer? Himmler war nicht mein Chef. Nie gewesen. Er war Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei. Nur kurze Zeit. Seit 1936. Mit der SS hatte ich nichts zu tun. Er war dein oberster Chef? Nominell, nur nominell. Und wenn er befahl? Haben wir die Befehle ausgeführt, sonst nichts. Morgen muss ich wieder zum Friseur. Sonst nichts? Du warst doch erst vorige Woche beim Friseur. Sonst nichts? Ich bin gutmütig. Ich bin gutmütig. Aber das hat auch seine Grenze. Einmal schlage ich zurück und dann stehst du nicht mehr auf. Willst du noch einen Schluck Wein? Wie du das Fett vom Schweinebauch abschneidest und das wie eine Fuhre Heu auf die Gabel spießt, das Ganze in den Mund schiebst und schmatzend zerkaust. Das Fett ist das Allerbeste vom Schweinebauch. Ich habe in Minsk Fotos gesehen von einem deutschen Polizeibataillon. Die Polizisten hatten alle den gleichen Haarschnitt. Wie Himmler. Wie du. Ganz kurz. Dann dieser Scheitel, wie mit dem Beil reingehauen. Sei da von der Polizei weg, ich sage ich ihm. Lass deine Haare endlich mal ein bisschen wachsen. Meine Frisur ist in Ordnung. Jede Woche geht er zum Friseur. Jeden Freitag. Und jeden Donnerstag mäht er den Rasen. Gestern hat es wieder geregnet. Das wuchert einem ja über den Kopf. Da können sich keine Partisanen verstecken. Das muss ordentlich aussehen. Ein garantiert feinfreier Rasen. Auch meine Fingernägel schneide ich ganz kurz. So kurz, dass das Fleisch der Fingerkuppen darüber quillt. Dass nicht das kleinste Schüsselchen Dreck unter dem Fingernagel Platz hat. Ich schneide meine Fingernägel nicht nur, ich feile sie auch. Alle 2 Tage. In Minsk im Museum habe ich einen Einsatzbefehl gesehen. Ich glaube, der war vom 15. Polizeiregiment. Ihr könnt mich mal! Bleib doch! Soll ich ihn zurückholen? Lass ihn, der kommt von allein wieder. Um 7:45 ist doch Gottschalk, wetten das? Wann kommt er denn? Er hat von Koblenz angerufen. Wieso? Von Koblenz? Er hat da zu tun. In Koblenz? Da hat er doch noch nie zu tun gehabt. Wenn er kommt, ich mache ihn nicht auf. Ich lasse ihn nicht rein. Diesmal nicht. Ich lasse ihn nicht rein. Soll er bleiben, wo er will. Nicht hier. Nicht wieder diese Fragen. Ich lasse ihn nicht rein. Vergiss nicht, für ihn die Würstchen in seine Linsensuppe zu schneiden. Die mache er so gern. Ich schneide sie rein, wenn er da ist. Ich habe sie extra für ihn geholt. Die mache er so gern. Was ist er denn? Na, hinten. In seinem Zimmer. Wieso hinten? Er hat sich hinten eingerichtet. Ganz gemütlich. Da sitzt er. Allein. Stundenlang. Was macht er denn da? Löst Kreuzworträtsel, raucht, liest Illustrierte. Nur zum Heute-Journal und zur Tagesschau, da kommt er nach vorne. Ich sage immer, ja, ja, bleib nur da hinten, da stört dich niemand und du störst auch niemanden. Nur zum Essen kommt er nach vorn. Dann spült er seinen Teller, seinen Löffel, seine Gabel, sein Messer, wischt die Hälfte des Tisches ab, macht sich seinen Kaffee und geht dann wieder nach hinten. Wie ein Zimmerherr. Ich sag zu ihm schon so im Spaß, na, da ist ja mein Untermieter wieder. Und nachmittags, wenn Besuch da ist, kommt er mal gucken, nimmt sich seinen Kuchen auf den Teller und geht dann mit nach hinten in sein Zimmer. Und wenn er sein Stück Kuchen gegessen hat, dann kommt er wieder, lädt sich ein neues Stück auf den Teller und geht wieder. Ohne ein Wort zu sagen. Der Besuch und ich schauen uns an. Mal lassen, wenn er damit glücklich ist. Was machst denn du hier hinten? Ich sitze hier. Warum kommst du nicht nach vorne ins Wohnzimmer? Ich fühle mich hier ganz wohl. Warum verkriechst du dich? Ich verkriech mich nicht. Natürlich verkriechst du dich. Tue ich nicht. Das sieht man doch. Wenn es dir nicht gefällt, geh raus. Ich wollte guten Tag sagen. Was hast denn du in Koblenz gemacht? Nichts Besonderes. Du warst in dem Archiv. Welches Archiv? Mach mir nichts vor. Im Bundesarchiv. Wieso weißt du, dass es da ein Bundesarchiv gibt? Meinst du, ich bin blöd? Hast du was gefunden über mich? Wieso kennst du das Bundesarchiv? Schließlich habe ich noch ein paar Kameraden. Wie geht's dir denn? Gut, gut. Gesundheitlich alles okay? Mein rechtes Bein, das spüre ich immer mehr. Du rauchst zu viel. Bis zum Filter, kein Krümel verschenkt. Hast den Eisbär jetzt hierher gehängt? Den habe ich mitgenommen, in mein Zimmer. Das ist mein Bär. Ich kann dir ein neues Poster bringen. Das wird ja allmählich ein Braunbär durch deinen Rauch. Ach, ist das schön. Ein harmonischer Abend, so richtig nach meinem Geschmack. Wir sitzen vor allem dem Halbrund um den Fernsehapparat. Golden Girls. Der Vater. Die Mutter. Und der Sohn. Im Sessel zurückgelehnt, ein Glas Bier in der rechten Hand, in der linken eine Zigarette. Und blättert in einer Mode. Der Rauchfaden steigt senkrecht hoch und kräuselt sich. Er blättert im Programm hin und her. Hin und her. Ich hatte mir immer gewünscht, du wärst auch zur Polizei gegangen. Und her. Das hatte ich mir immer von meinem Sohn gewünscht. Ich hätte dir behilflich sein können. Ich hätte dir gern geholfen. Die Kameraden haben immer gefragt, hat dein Sohn keine Lust, zu uns zu kommen? Und ich habe ihn immer sagen müssen, der will von uns nichts wissen. Das war oft bitter für mich. Ich hätte dir so gern bei der Einstellung geholfen, dir alles gezeigt. Du hättest es bei der Polizei weitergebracht als ich. Ich hätte dann auf dich stolz sein können. Und die anderen hätten dann gesagt, der Junge macht sich bei uns, der fühlt sich hier richtig wohl. Das hätte mich dann gefreut. Da hätte ich einen Sohn gehabt, der auch bei der Polizei ist. Aber so, was bist du jetzt? Lehrer. Wärst du zur Polizei gegangen, da wärst du für mich ein gleichwertiger Partner gewesen. Wir hätten uns über unsere Arbeit unterhalten können. Aber so. Ich habe heute im Bundesarchiv in Koblenz etwas entdeckt. Ein Taschenkalender der deutschen Polizei 1943. In dem Taschenkalender war auch ein Merkblatt abgedruckt für den Eintritt in die Schutzpolizei. Wer kann Polizeiwachtmeister werden? Da stand unter Punkt 1, die Polizeiwachtmeisteranwärter müssen eine zuverlässige nationalsozialistische Gesinnung besitzen. Und dann stand da weiter, Bewerber, die der SS oder der NSDAP angehören, werden bevorzugt. Dann habe ich da noch was gelesen, zur Einstellung erforderlich, körperliche Mindestleistung, Handgranatenweitwurf, mindestens 32 Meter. Das ist ein Beruf. Alle Achtung. Handgranatenweitwurf, mindestens 32 Meter. Ich bleibe hier hinten. Warum willst du nicht nach vorne kommen? Ich bleibe hier. Macht ihr da vorne, was ihr wollt. Du kannst doch nicht den ganzen Tag und den ganzen Abend hier hinten sitzen. Kann ich. Komm doch nach vorne. Lass mich hier meine Rätsel lösen. Was löst du denn so ständig für Rätsel? Du warst also wieder im Archiv in Koblenz. Ja. Hast du wieder eine Menge gefunden? Ja. Was hast du denn Neues entdeckt? Wenn ich dir das sage, schmeißt du mich raus. Nein. Ich bin ja froh, dass du hier bist. Also, was hast du Neues entdeckt? Wie war das Ende September 1942 mit deiner 10. Kompanie? Bei deinem Einsatz gegen das Dorf Borki bei Mokranje? Nichts. Und bei deinem nichts. Einsatz? Nichts sage ich darüber, nichts. Du warst aber der Ordnungspolizei, Gendarmerie. Nichts, nichts. Und wenn ich mir den Mund mit Beton zukippen muss, nichts wirst du von mir erfahren. Den ganzen Raum mit mir darin lasse ich bis oben hin mit Beton zuschütten. Dann ist Ruhe. Ein Betonklotz mitten im Haus, voller Schweigen. Kein Meißel, kein Presslufthammer kann einen einzigen Satz aus mir rausschlagen. Dabei wollten wir doch einen gemütlichen Abend bei Robert verbringen. Das geht alles. Natürlich machen wir das. Das hat 45 Jahre lang geklappt. Warum soll das nicht auch heute möglich sein? Wenn wir alle guten Willens sind, einen urgemütlichen Abend mit Schwenkbraten zu verbringen, verdammt nochmal. Das muss doch auch diesmal möglich sein. Das kriegen wir schon hin. Das Rezept ist ganz einfach. Mein Cousin Robert hat ein paradiesisches Grundstück hinter einem Bach. Nur über einen schwankenden Steg kommt man dahin. Ei, wie herrlich, ei, wie schön ist der Taler anzusehen. Das Fett tropft in die Glut schießt Stichflammen über das dunkle Fleisch. Es gelang, alle Bewohner des Dorfes restlos zu erfassen und zum Sammelplatz zu verbringen. Bringst um das Feuer die roten und gelben Kisten voller Bierflaschen. Eine Literflasche mit selbst angesetztem Nussschnaps und eine Literflasche mit Holunderschnaps. Als vorteilhaft hat sich erwiesen, dass der Zweck des Zusammentreibens der Bevölkerung bis zum letzten Augenblick unbekannt blieb. Wir trinken Bier und Schnaps aus Plastikbechern. Wir essen die fetttriefenden gegrillten Fleischstücke. Wischen die Finger im Gras ab. Ich habe schon nach 2 Stück Fleisch genug. Ich könnte noch 5 Stücke essen. Das Schaufelkommando erhielt die Spaten erst am Exekutionsplatz. Erfahrungsbericht über die Vernichtung der Ortschaft Borgi, Ende September 1942. 10. Kompanie, 3. Bataillon des 15. Polizeiregiments. Archivnummer. Das war doch deine Kompanie, nicht wahr? Ich war für diesen Abend nicht mal beim Friseur. Ich beobachte meinen Sohn. Ich erreiche einen schwebenden Zustand zwischen knusprig gebratenem Fett, dem euphorischen Geschmack des Nussschnapses und dem Wunsch, barfuß über die feuchte Wiese zu gehen und die Büsche ringsumher zu umarmen. Vor 2 Wochen ist dabei einer in den Bach gefallen. Unauffällig aufgebaute leichte Maschinengewehre erstickten eine aufkommende Panik im Keime, als die ersten Schüsse von dem 700 Meter entfernten. Er kommt viel zu selten und der Abschied ist jedes Mal das Schlimmste für mich. Ich beobachte Robert, wie er die Glut des Feuers wieder anfacht. Exekutionsplatz zu hören waren. Die Exekution begann um 9 Uhr. Ich sehe Rainer, wie er mit fettglänzenden Fingern neue Schnitzel auflegt. Ich sehe meinen Sohn, wie er neues Bier, neuen Schnaps nachgießt und sich dabei immer wieder schnell einen Schnaps in die Kehle schüttet. Und hat um 18 Uhr ihren Abschluss gefunden. Die Exekution. Und ich sitze auf der Kante der Holzbank und knappe an einem Kotelett, als wäre es ein Knäckebrot. Verlief reibungslos. Das Verfahren? Ich hocke am Feuer dicht dran. Merkt einer, dass ich ganz dringend pinkeln muss? In der linken Hand ein dick geschnittenes Lendenstück und in der rechten den Plastikbecher voll Nussschnaps. Mit den sich überkreuzenden Blickbahnen meiner Augen beobachte ich den, der irgendwie mein Vater ist. Das Verfahren erwies sich als durchaus zweckmäßig. Mich wundert, dass er in dieser Hockstellung das Gleichgewicht halten kann. Eigentlich möchte ich nach Hause und mich so, wie ich bin, ins Bett legen. Die Zahl der Exekutierten belief sich an diesem Tag auf 705 Personen. Davon entfielen, Mensch, muss ich dringend pinkeln. Reiter erzählt vom neuen Schlachtvieh, das er bekommen hat. Alle mit echtem Futter gemästet, nix Chemie. Und wie er das Vieh vor dem Schlachten ganz ruhig hält. Wie er ruhig auf die Tiere einspricht. Auf Männer 203, auf Frauen 372, auf Kinder 130. Keine Aufregung, sonst wird das Fleisch schlecht. Robert erzählt vom Regen in der vergangenen Woche. Das war gut, sagt er, das war gut. Hey, wie herrlich! Hey, wie schön! Ist der Taler anzusehen. Ich will nach Hause, aber ich warte nicht, es laut zu sagen. Bei der Aktion Borgi wurde an Munition verbraucht. Gewehrmunition 786 Schuss. Hause, die Glut erlischt. Morgen werde ich Rainer alles bezahlen. Pistolenmunition? Ich will nach Hause. Es wird kühl. Ich will meine Jacke. 2496 Schuss. Ich beobachte ihn. Ich lasse ihn nicht aus dem Auge. Eigentlich reicht es mir. Und trotzdem öffne ich noch eine Flasche. Und am nächsten Tag seid ihr weitergezogen zur nächsten Befriedungsaktion. Der Bach! Pass auf, der Bach. Warum ist alles so nass um mich herum? Wir hängen dich auf die Leine! Und morgen bist du wieder trocken. Jeder weiß alles und keiner sagt nichts. Junge, ich möchte gar nicht alles wissen. Was ich nicht weiß, belastet mich auch nicht. Danach müsstest du schweben. Hm? Entschuldige. Ich habe meine Tasche bekommen. Eine schöne Ledertasche hat er mitgebracht in den Urlaub. Zuerst hat er gesagt, er hat sie für mich gekauft. Aber die war nicht mehr neu. Man kauft doch keine gebrauchten Taschen. Da habe ich ihn nochmal gefragt. Er sagte, die habe ich gekauft. Da habe ich ihn nochmal gefragt. Da hat er gesagt, die habe ich in Russland bekommen. Da konnten wir uns Sachen aussuchen zum Mitnehmen. Wie, Sachen aussuchen? Das liegt doch da nicht einfach so herum. Doch, auf einem Haufen lag das alles. Wem hat das gehört? Russen, die erschossen wurden, die mussten vorher alles abgeben, was sie bei sich hatten. Wieso erschossen? Zivilisten? Ja. Da habe ich ihn beschimpft, was er sich denn dabei denkt, mir so ein Geschenk zu machen. Wieso, sagt er, wenn die Sachen da liegen und wir können uns davon aussuchen, warum nicht? Aber ich weiß es noch genau. Das hat er mir nachts erzählt, als er auf Urlaub war, als wir nebeneinander im Bett lagen. Da lag ich neben einem fremden Mann. Da habe ich mich umgedreht. Ich hatte das Gefühl, ich müsste aufstehen und draußen herumlaufen. Ich bin wachgelegen, bis es hell wurde. Er schlief. Am Morgen bin ich auch kurz eingeschlafen. Das Erste, was ich machte, als ich aufstand, ich habe die Tasche in den Mülleimer geworfen, voller Ekel. Ich konnte die Tasche gar nicht richtig anfassen. Er sagte nur, und dafür habe ich sie den weiten Weg bis hierher gebracht. Ich wollte eine Freude damit machen. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag nicht mit ihm gesprochen. Und er beleidigt, dann fahre ich eben wieder an die Front. Ah. Das waren Urlaubstage. Von meinem Zimmer aus kann ich dich genau beobachten, wie du abfährst, wie du dich von ihr verabschiedest, wie sie dir noch Marmeladengläser ins Auto packt, wie ihr euch umarmt, wie du rückwärts aus der Garageneinfahrt herausfährst, wie sie dir noch hastig deinen Schal zum Auto bringt, den du vergessen hattest. Du fährst an meinem Fenster vorbei, ich trete schnell zwei Schritte zurück. Du gibst Gas und weg bist du. Während sie noch eine ganze Weile dasteht und dir nachschaut, obwohl du längst nicht mehr zu sehen bist. Das soll meine Mutter sein. Ich stehe am falschen Bett. Schau nochmals auf das Schild am Bettende. Der Name stimmt, aber der Körper nicht. Kannst du mich erkennen? Ich dich nicht. Das Gesicht ist so aufgedunsen, so kugelrund. Das ist ein ganz anderer Kopf. Am liebsten würde ich wieder gehen. Hinausgehen. Draußen scheint die Sonne. Hinausgehen und so tun, als wäre nichts gewesen. Als wäre gar nichts passiert. Mich vor der Intensivstation auf die Bank setzen, eine Zigarette rauchen, Zeitung lesen, einen Cappuccino bestellen bei einer der behäubten Krankenschwestern. Nichts wissen wollen von dem, was passiert ist. Das Geschehene nicht akzeptieren, einfach ignorieren. Vielleicht verschwindet es dann. Es soll verschwinden. Die kommt gleich wieder zu sich, sagt die Schwester. Schlägt mit der flachen Hand rechts und links auf das runde Gesicht meiner Mutter und schreit ihren Namen. Immer wieder. Das hilft, sagt sie. Gleich kommt sie zu sich. Ich habe im Bad gelegen. Auf den Kacheln. Und er hockte hinten in seinem Zimmer. Da habe ich also gelegen. Rufen konnte ich nicht. Wenn ich nur den Mund zum Atmen öffnete, riss es in meiner Brust. Ich konnte nicht mal einen Zentimeter kriechen. Vor mir die Waschmaschine. Die rappelte und spülte und schleuderte und tanzte wie wild. Ich dachte, jetzt sterbe ich und das letzte Bild von diesem Leben ist diese laufende Waschmaschine, die ihr Programm durchdreht. Ich konnte nicht einmal auf die Uhr sehen, um zu gucken, wann sein Tierfilm im Fernsehen kommt, wann er vielleicht mal zur Toilette kommt. Meine Armbanduhr lag da oben vor dem Spiegel. Ich hatte sie abgenommen wegen der Wäsche. Als ich wieder zu mir kam, lief in meiner Waschmaschine vor mir gerade das Trockenschleuderprogramm. Ich muss über eine Stunde bewusstlos gelegen haben. Da geht die Tür auf und er kommt herein, knöpft sich gerade die Hose auf zum Pinkeln. Ich komme zum Heute-Journal. Dann erst, was machst du denn auf dem Boden? Hilf mir ins Bett. Er konnte mich kaum hochheben, der mit seinem Gewicht kann sich ja selbst kaum schleppen. Und als er mich hochzog, schrie ich vor Schmerz. Es war mir, als wäre mir in der Brust das Herz wie nasses Papier zerrissen. Mir wurde schlecht vor Schmerz. Er schleifte mich durch den Flur ins Schlafzimmer und schnaufte und schwitzte. Am liebsten hätte ich gesagt, lass mich liegen, ich mach das schon allein. Aber ich konnte kaum sprechen. Dann schaffte er es tatsächlich, mich aufs Bett zu legen. Ich muss allmählich wieder gehen. Ja, geh nur. Du warst ja auch da. Und du hast ja auch deine Arbeit. Geht's dir besser? Es geht schon wieder. Du kannst ja anrufen, wenn was ist. Ja. Geh nur. Es ist schon wieder alles in Ordnung. Die Schwester wirft mich allmählich raus. Die wirft dich nicht raus. Und sie hat gesagt, nur 10 Minuten. Ja, geh nur. Du hast ja auch deine Arbeit. Ich bleib noch bis morgen. Du musst nicht so lange bleiben. Morgen komme ich wieder. Ja, ja. Nur geh nur. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit ihm den ganzen Abend lang allein war. Ja, ja, so ist das. Was sollen wir miteinander reden den ganzen Abend? Ja, ja, so ist das. Sie musste unbedingt ihre Wäsche machen. Da habe ich ihr gesagt, lass die Scheißwäsche, wenn du dich nicht wohlfühlst, leg dich hin. Aber nein, sie muss ihre Scheißwäsche machen. Sie wollte ja nicht hören. Ja, ja. Der Schinken hat einen breiten Fettrand. Weiß. Er schneidet ihn ab, rollt ihn zusammen, schiebt ihn in den Mund und kaut. Dann spült er Bier nach. Wann gehst denn du morgen in die Klinik? Ich weiß noch nicht. Dann gehe ich am Vormittag, dann habe ich es hinter mir. Ich am Nachmittag. Es war eigentlich kein richtiger Herzinfarkt. Es war nur ein Kollaps. Ich kenne das. Das habe ich bei anderen oft gesehen. In einer Woche ist sie wieder draußen. So lange habe ich genug im Kühlschrank. Sie hat ja immer wahnsinnig eingekauft, wie für die Ewigkeit. Wie die Pfeife auskratzt. Wie die Tabakdose öffnet. Ja, ja, so ist das. Wie die Pfeife stoppt und anzündet. Wie den aufquellenden Tabak niederdrückt und neu anzündet. Bewegungen, wie ich sie auch mache. Das sind die gleichen Bewegungen, die ich durch meinen ganzen Körper hindurch spüre. Wie er am Tisch sitzt und seine Pfeife raucht. Ja, ja, so ist das, wenn die Frau weg ist. Die gleiche Haltung, gleichen Bewegungen. Das ist ja ekelhaft. Wenn er nicht die gleichen Bewegungen im Leib haben. Wie er den Ellbogen auf den Tisch aufstützt. Wie er das Kinn in die Hand legt. Wie er die Pfeife hält. Genau wie ich. Dass ich das erst jetzt entdecke. Auch wie die Essensreste durch die Zahnlücken saugt. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, dass ich Teile von ihm in mir habe. Auch wie er den Rest Bier trinkt. Als sie sich einem Spiegelbild gegenüber. Ja. Samstag, Vormittag, 8:30. Ich dusche mich gerade. Er ruft an. Warum er? Sie ist doch schon lange aus dem Krankenhaus zurück. Mein Vater hat mich nie angerufen. Es war immer meine Mutter, die mich anrief. Allein die Tatsache, seine Stimme in der Muschel zu hören, da war sie Bescheid. Das Wasser läuft an meinem nackten Körper herab, bildet meine Füße Pfützen. Die Mutti liegt tot im Bett, Junge, Junge, das ist ein Ding wie ein Auto. Der Arzt füllt gerade den Totenschein aus. Nichts mehr zu machen. Er muss das Gespräch unterbrechen, weil er den Rentenausweis meiner Mutter suchen muss. Flucht, weil er ihn nicht findet. Ich sag, ich rufe später wieder an. Ich weigere mich zu glauben, dass meine Mutter gestorben ist. Ich will das nicht akzeptieren. Annahme verweigert. Ich tue so, als wäre nichts geschehen. Versuche mich ganz normal fertig zu duschen. Versuche mir ganz normal die Zähne zu putzen. Versuche mich ganz normal zu rasieren. Versuche mich ganz normal anzuziehen. Versuche ganz normal zu frühstücken. Ich gehe die Zeitung holen. Grüße, freundlich unterwegs. Nichts ist passiert. Nichts passiert. Ich nehme 3 Flaschen Bier mit. Wenn ich jetzt nach Hause komme, muss ich mich damit auseinandersetzen, dass meine Mutter gestorben ist. Ich gehe langsamer. Ich möchte mich auf eine Bank setzen, mich im Sonnenschein ausstrecken. Nicht nach Hause gehen. Hinausschieben. Hinausschieben. Ich bin aufgestanden und dachte, die schläft aber heute lange. Ich will sie wecken, da ist sie schon ganz steif und kalt. Sie muss schon die halbe Nacht tot neben mir gelegen haben. Auf dem Tisch steht in der Form ein Apfelkuchen, den sie am Abend vorher noch gebacken hatte. Die Hälfte der Tischplatte ist mit Mehl bedeckt und darauf ein unfertiger Teig. Sie hat noch vor 2 Wochen einen neuen Staubsauger gekauft, auf Raten. Jetzt habe ich die Raten am Hals. Und dann ist da ein Paket vom Versandhaus gekommen. Sie hatte sich einen neuen Rock bestellt und ein Taftkleid. Das habe ich natürlich zurückgehen lassen. Bestellung wegen Sterbefall ungültig. Ich muss dir noch den Doktor vorstellen. Welchen Doktor? Mein Doktor, den Albert Neufert. Da waren ja diese 4 Männer bei der Beerdigung. Die habe ich noch nie gesehen. Alte Bekannte. Die waren früher nie hier. Der Doktor möchte dich gern kennenlernen. Was ist denn das für ein Arzt? Das ist kein Arzt, der ist Doktor. Wer waren denn diese 4? Ja, also da war erst mal mein Doktor. Die anderen waren früher öfters mal hier. Und warum blieben sie weg? Mutti mochte sie nicht. Warum kommen sie dann zu ihrer Beerdigung? Die kam wegen mir. Alte Kameraden, wie? Hast du was dagegen? Ist doch nicht verboten, oder? Der Doktor ist ein anständiger Kerl. Der kommt gleich. Wieso ist denn der noch da? Der bleibt hier über Nacht. Hier in der Wohnung? Soll der Doktor vielleicht ins Hotel? Ja, wo schläft er denn? Der kann jetzt in Muttis Bett schlafen. Dann übernachte ich bei Robert. Das kannst du machen, wie du willst. Und wie hast du dir den Abend heute vorgestellt? Ich hab den Doktor so lange nicht mehr gesehen. Ich gieße mir meinen Kaffee selber ein. Der Doktor will dich doch nur bedienen. Waren Sie mit meinem Vater im 15. Polizeiregiment? Drittes Bataillon in der 10. oder 11. Kompanie? Oder waren Sie bei der Kompanie Nürnberg, die Cortellisi vernichtet hat mit allen Bewohnern? Wie meinen Sie das, fragt er. Und ich, so wie ich es sage. Er muss plötzlich zur Toilette. Es ist unverschämt von dir, wie du meine Freunde vertreibst. Was machst du jetzt? So allein. Was soll ich denn machen? Ich lebe weiter wie bisher. Die Gefriertruhe ist voll, damit komme ich eine ganze Weile aus. Ich fahre jetzt. Du hast doch gar nicht gefrühstückt. Diesen Albert Neufert kenne ich. Den Doktor kannst du gar nicht kennen. Den kenne ich. Der kam mir bekannt vor. Ich sag dem Doktor Bescheid. Ich warne ihn vor dir. Das bin ich ihm schuldig. Ich fahre nicht zu ihm. Ich melde mich gar nicht bei ihm. Trotzdem schüttle ich diese 3 Groschen in der Hand, wer werfe. Muss nun zur Telefonzelle da drüben gehen und ihn anrufen. Alle anderen Zellen sind besetzt, die eine ist frei. Brauch nur in das gelbe Häuschen zu gehen. 10 Minuten wäre ich bei dir. Ja, ich bin ganz zufällig in der Gegend hier. Soll ich dir sagen, dass ich wieder in Koblenz war und Neues über dich und deine Kompanie entdeckt habe? Schon seit einer ganzen Weile fällt der mir auf. Er geht an allen Wagen vorbei. Erster Blick auf das Kennzeichen, zweiter Blick in den Wagen, ob ein Platz frei ist. Ich habe keine Lust, einen Anhalter mitzunehmen, auch wenn ich noch so viel Platz habe. Alle lehnen ab. Er lächelt freundlich, verzweifelt. Hat ein bisschen zu lange Haare. Mit kurzem Haaren hatte man ihn sicher schon mitgenommen. Unrasiert, zerknautschter Rucksack, sieht nach schmutziger Wäsche aus. Hat sich ja schon ein paar Nächte nicht mehr richtig geschlafen. Soll ich ihn anrufen oder nicht? Oder anrufen und hoffen, dass es besetzt ist. Da könnte ich später mal sagen, ich wollte kommen, aber bei dir war besetzt. Jetzt ist einer in die Zelle gegangen. Das kann ich sowieso nicht mehr anrufen. Ja, Magenkneifen vor diesem Kaffee. Ich weiß genau, dass der Kaffee in den Raststätten die letzte Brühe ist und trotzdem habe ich ihn wieder getrunken. Ist jedes Mal dasselbe. Und alle anderen wissen es auch und saufen trotzdem den Dreck und jammern über Sodbrennen. Ich fahre jetzt los. Der Tramper kommt und fragt. Nee, bin besetzt. Schaut mich fassungslos an. Soll er sehen, wo er bleibt. Die Strecke wäre für ihn sowieso zu kurz. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Ausfahrt nehme und bei dir übernachte. Ich habe noch 10 Kilometer Zeit für meine Entscheidung. Müsste mich nur vor der Ausfahrt rechts einordnen, abbremsen, abbiegen, das kleine Stück Landstraße entlang der Autobahn fahren, schon stünde ich vor deiner Haustür. Soll ich dann wieder damit anfangen, was ich über dich in Koblenz im Archiv entdeckt habe? Was du im 305. Polizeiregiment getrieben hast, dann im 16., Ende 44, im 26. Polizeiregiment, wie ihr alle Dörfer im Umkreis von Druja vernichtet habt, mitsamt der Bevölkerung, alle erschossen, nur weil sie Russen waren und sich verteidigt haben, einfach alle Dorfbewohner umgelegt und verbrannt unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung. Ich habe noch 7 Kilometer Zeit. Das Haus sieht man direkt von der Autobahn aus. Jetzt ist hier noch Wald, dann kommen die aufgeschütteten Schalldämme, ganz neu bepflanzt, dann wird es flach, dann sieht man dein Haus. Und dann deine Teilnahme an der Befriedungsaktion um Sebesh Idrica. 20 Dörfer gesäubert, dass nur noch die Asche übrig blieb. Überholt, stand am Erfolgsbericht. Und 1500 Bewohner verbracht und sonderbehandelt. Ich habe noch 5 Kilometer, um mich zu entscheiden, ob ich abbiege oder durchfahre. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich weiß jetzt auch, wer dein Doktor ist, dieser Albert Neufert. Er war mit dir in deiner Kompanie. Von Regiment zu Regiment. Ihr habt ja einiges zusammen erlebt, kann man wohl sagen. Männertreu. Die kennen mich dort schon im Archiv. Ach, der Herr Lehrer. Na, suchen Sie da was für den Geschichtsunterricht in Ihrer Klasse? Nach 3 Kilometer bis zur Ausfahrt. Seit der Beerdigung war ich nicht mehr bei dir. Wenn ich jetzt zu dir fahre, säßen wir beide ganz allein am Tisch. Du würdest ein Bier aus dem Kühlschrank holen oder eine Flasche Wein aus dem Keller. Was würdest du mir erzählen? Was das Grab bisher gekostet hat, was die neue Einfassung gekostet hat, das neue Kreuz. Wie viele Messen du schon hast lesen lassen und dass du den Pfarrer immer gleich am selben Tag in bar bezahlt hast, dass deine Rente jetzt zurückgestuft worden ist. Und was würde ich dir erzählen? Da ist die Ausfahrt. Noch 300 Meter, noch 200, noch 100. Ich gebe Gas und fahr dran vorbei. Gleich hinter den Büschen rechts sieht man das Haus. Dämmerung. In den meisten Häusern brennt schon Licht. Ich bremse, um länger sehen zu können. Da ist der Bach. Die kleine Brücke, der Neubau mit dem Kran. Und jetzt, da sieht man das Haus. Bei dir brennt Licht. In allen Zimmern Licht. In allen Zimmern Licht, du bist also da. Licht im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer. Du bist also wieder nach vorne gekommen. Hast nun alle Räume für dich. Was machst du jetzt? Sitzt du vorne im Wohnzimmer und löst Kreuzworträtsel? Oder hast du Besuch? Vielleicht ist dein Doktor wieder da. Oder siehst du gerade einen Tierfilm an. Oder sitzt am Tisch deinen massigen Oberkörper nur mit deinem Unterhemd bekleidet und schneidest dir ein großes Stück Wurst ab und schiebst die Brocken in den Mund und kaust, dass die Kiefern krachen. Licht. Ein einzelnes Licht. Ich habe immer noch die Möglichkeit, die nächste Ausfahrt zu nehmen und auf der Landstraße das kleine Stück zurückzufahren. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Wir brachten Das Fett meines Vaters, Hörspiel von Paul Kohl, Dramaturgie Lutz Volke. Die Personen und ihre Darsteller: Sohn Daniel Minetti, Vater Horst Bollmann, Mutter Susanne Dühlmann. Toncollagen Reinhard Walter, Schnitt Alexander Brennecke, Ton Helga Schlund, Regieassistenz Irene Fischer, Regie Peter Gröger. Eine Gemeinschaftsproduktion zwischen dem Funkhaus Berlin und Radio Bremen 1991.